1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitemennacht heute wieder. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, die bekannte Telefonnummer bitte wählen 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist Harald und der ist 33. Guten Morgen, Harald. Hallo, Domian. Um was geht's bei dir, Harald? Ja, ich habe Befürchtung, dass meine große Liebe in die Brüche geht. Mhm. Meine Ehe ist, wie soll ich das sagen, ich bin halt seit 10 Jahren auf Montage. Mhm. Und ich habe meine Frau vor 11 Jahren kennengelernt. Ihr seid verheiratet? Wir sind verheiratet seit 7 Jahren. Ja. Und meine Frau ist Spanierin. Mhm. Sie war in Deutschland geboren. Mhm. Und sie war einfach ein Mensch, als ich sie kennengelernt habe, einfach, das war der wunderbarste Mensch, den ich je in meinem Leben getroffen habe. Mhm. Und wir sind durch eine Wochenendbeziehung, sie wohnte in Kassel, ich kam aus der Nähe aus Köln. Mhm. Und am Wochenende haben wir uns ja mal getroffen und es wurde halt immer enger und wir sind halt zusammengekommen. Mhm. Es war einfach eine wunderbare Zeit und daraus ist nach einem halben Jahr unsere Tochter entstanden. Mhm. Also sie wurde schwanger und ja, fingen halt die ersten Probleme an, sag ich jetzt einfach mal. Ja, schon damals? Ja. Ja. Ja, nicht von unserer Seite, sondern eher der Vater. Er meinte, ja, macht euch, ihr habt kein finanzielles Feedback, denkt drüber nach, am besten wäre eine Abtreibung. Mhm. Das hat bei mir irgendwo einen Knacks gemacht im Kopf. Und wie alt war denn deine damalige Freundin? Sie war, wurde 24. Ja, ja. Ich war 22. Ja. Und es hat einfach einen Knacks bei mir gemacht. Ich habe gesagt, jetzt erst recht. Ich werde es allen zeigen und habe dann nur noch gearbeitet. Ich habe auf Montage viel Geld verdient. Mhm. Ja, und habe dieses Geld weggelegt, um uns halt ein Haus zu kaufen. Oh. Ja, und nach 3 Jahren circa hatten wir die Möglichkeit, wir haben geheiratet. Ja. Hab aber auch viel Stress gehabt. Ich sag mal, obwohl die man am meisten liebt, tut man vielleicht am meisten weh. Manchmal. Du hast innerhalb von 3 Jahren so viel Geld zusammenbekommen für ein Haus. Ich sag mal, konnte die Anzahlung schon mal leisten. Ja, und das heißt, es wurde ein Haus gekauft. Es wurde ein Haus gekauft, es war auch sehr renovierungsbedürftig. Mhm. Ja, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, hast du wahrscheinlich kräftig mit zugepackt in dem Haus. Richtig, also das heißt, von den Montagen bin ich am Wochenende zurück in das Haus, hab dann wieder... Also Arbeit, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nur Arbeit, Arbeit, ja. Arbeit, Arbeit. Da blieb nicht mehr viel Zeit für die Frau und für das Kind. Richtig, ja. Und da sind halt viel, ich sag mal, zwischenmenschlich kaputt gegangen. Lass uns mal einen Sprung jetzt in die Gegenwart machen. Wie ist so ganz jetzt die aktuellste Situation zwischen euch? Die aktuellste Situation ist einfach, wie soll ich das sagen, meine Frau will die Trennung haben. Mhm. Eine räumliche Trennung. Ja, das heißt, du sollst aus dem Haus oder sie will aus dem Haus raus? Ich habe gesagt, okay, wenn du eine räumliche Trennung haben möchtest, weil sie fühlte sich einfach nur von mir kontrolliert und gedemütigt, weil ich einfach, wenn ich von Montagen wiederkam, deprimiert war oder fertig war, einfach körperlich kaputt war. Mhm. Also ich hatte... soll sie aus dem Haus raus oder du? So, und dann habe ich gesagt, ich geh raus. Ja. Meine Kleine ist 9 Jahre alt. Ja. Und die soll die Umgebung beibehalten. soll aus dem Umfeld nicht herausgerissen werden. Sag doch nochmal, ich möchte nochmal einhaken. Die Begründung von deiner Frau ist, dass sie sich gedemütigt fühlt? Ja, sie könnte mich nicht mehr riechen, sie könnte mich nicht mehr sehen. Ich wäre einfach ein negativ denkender Mensch. Oh, das ist natürlich ein fulminanter Schuss vor den Bug. Ja, und, wie erklärst du dir das, dass das so krass formuliert wurde? Was steckt dahinter? Ich sag mal, wie soll ich das sagen? Meine Kindheit war auch nicht gerade sehr, sehr prickelnd, ja. Das heißt, meine Mutter ist, als ich 12 war, ist sie an Krebs erkrankt, ist gestorben. mein Vater, der hat mich auch nicht gerade sehr gut behandelt. Na gut, aber ja, das erkläre ich ja nicht, dass deine Frau dich nicht mehr will. Nein. Ich sag mal, nach elf Jahren Beziehung kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es einfach sagt, wir passen nicht zueinander. Also da muss irgendein Knacks gegeben sein. Vielleicht sagt sie, wir passen nicht mehr zueinander. Das kleine Wörtchen mehr kann schon viel bedeuten. Seit wann hängt's denn schief zwischen euch beiden? Ich sag mal richtig, weil wir hatten immer an einem Strang gezogen. Wir haben immer unser Ziel ins Auge visiert. Jetzt im Prinzip bin ich schuldenfrei jetzt nach 10 Jahren, habe das Haus bezahlt, habe noch was daneben weglegen können. Ja, wollte eigentlich runterfahren. Das, was ich meiner Frau auch immer gesagt hat, wo sie auch immer mitgezogen hat. Halt, ja? Okay, seit wann hängt es schief? Ich sag mal, zwischen 2,5, 3 Jahren. Ja, gibt es einen Hauptvorwurf, den sie dir macht? Ja, ich sollte mich vom Wesen her ändern. Und was kritisiert sie an deinem Wesen hauptsächlich? Mein Wesen, ich wäre zu geizig. Hm. Ich würde nicht leben, in der Hinsicht. Ich würde nur noch die Arbeit sehen. Ich würde nur noch... Bist du geizig? Ja, das ist immer im Sinne von Betrachters. Ich gucke auf den Euro, das stimmt. Ja, weil du auch, aber du wolltest ja auch viel schaffen. Ja, ich gebe auch viel Geld aus. Mhm. In Sachen, in materiellen Sachen fürs Haus. Warst du denn deiner Frau gegenüber? Ich weiß, beispielsweise in Geschenken und so, auch eher sparsam? Weniger. Also nicht sparsam? Nee, also ich bin, da war schon sparsam. Da warst du schon sparsam? Ja. Also mal ein schönes Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk und so, hast du ein bisschen geknausert? Das stimmt, ja. Das ist ja nicht schön. Nee. Gibt's gar nicht zu reden. Ja, aber jetzt, ich sag mal, das ist mir jetzt seit anderthalb Jahren ist mir einfach aufgefallen, dass sie mir einfach die Flucht ergriffen. Wenn ich sagte, komm, lass uns mal rausfahren, lass uns was essen, nee, ich bin müde, und dann rief kurz die Freundin an, hat sie sich umgezogen und war wieder raus halt, ja. Was das hat mich nervös gemacht. Das hat mich einfach so nervös gemacht, dass ich nicht mehr einschätzen konnte, wie komme ich an meine Frau halt ran, ja. Glaubst du, dass sie einen neuen hat? Das habe ich ihr angesprochen und habe auch ihre Schwester gefragt und sie sagte nein. Ja, ich glaube aber, so eine Geschichte, die du erzählst, so etwas kommt natürlich nicht von heute auf morgen, so ein Empfinden bei deiner Frau. Das hat sich im Laufe der Jahre mit vielen, vielen, vielen, vielen Kleinigkeiten angesammelt. Das stimmt auch. Und dann muss es so schlimm sein bei ihr, dass sie so eine Äußerung hat. Ich kann dich nicht mehr riechen. Und was hast du gerade gesagt? Und, kann ich mehr sehen, um mich herum haben halt. Ich kann dich nicht mehr um mich herum haben. Das ist ja ein Schlimmeres kann man ja kaum jemandem noch sagen. Ja, das finde ich auch. Und da bin ich auch sehr, sehr enttäuscht. Und mir ist irgendwo der Vorhang von den Augen runtergefallen, ja. Weil ich eigentlich das, was ich von der Arbeit erlebt habe, ich werde ja auch nur noch kontrolliert, was ich mache, was ich tue und wie. Und habe dieses von der Arbeit mit nach Hause genommen. Das heißt, wir haben alles neu renoviert und da habe ich natürlich gesagt, warum ziehst du denn die Ringe beim Putzen an oder um die Glastür nicht zu zerkratzen? Ich so bin ich aber normalerweise nicht halt, ja. Ach so, du hast das übertragen, was du bei deinen Mitarbeitern sagst? Nee, was die mir bei mir auch... Ach so, verstehe. Ah ja. Ja. Also jetzt nicht im Detail, sondern einfach nur, ich meinte das aber nicht böse halt in der Hinsicht. Einfach, ja, wie soll ich das sagen, dass man schöne Sachen schön lange beibehalten soll. Wie ist denn so gerade so die Stimmung heute, gestern gewesen? Ja, sehr, sehr gedrückt halt. Also sie hat auch nur noch Fehler bei mir gesucht, muss ich sagen. Ich war ja schon seit langer Zeit, versuche ich ja schon einfach ihr das Recht zu machen, aber dementsprechend kann ich nicht mehr halt, ja. Ich meine, du hast es wahrscheinlich gut gemeint mit dem Haus. Das ist natürlich eine große Leistung mit deinen 33 Jahren, innerhalb von so kurzer Zeit ein Haus dann schuldenfrei zu kriegen. Aber den anderen Preis, den du zahlst, ist, dass die Ehe kaputt gegangen ist. Ja. Unter anderem. Es werden sicher viele, viele andere Sachen, die wir gar nicht hier ansprechen können, auch noch hinzugekommen sein. Weil, was für eine Perspektive sieht sie ganz, sagt sie etwas ganz Eindeutiges? Sie sagt, sie kann nicht mehr, sie will raus. Sie ist psychisch fertig. Sie will weg, raus aus der Beziehung, so meine ich das? Sie will eine räumliche Trennung haben. Scheidung will sie noch nicht, weil sie die Gefühle halt noch nicht richtig eindeuten kann. So, siehst du haarscharf irgendwo, sag es ganz ernsthaft, irgendwas, was dir noch ein bisschen Hoffnung machen könnte? Ich versuche die ganzen Dinge jetzt herumzudrehen. Ich habe gesagt, ich höre die Montagen auf, ich habe da keine Lust drauf. Ich habe das schon letztes Jahr schon gesagt, dass ich wieder runterfahren möchte. Ich kann nicht mehr. Ich habe immer das Ziel vor Augen gehabt, dass ich dir etwas geben möchte und der Kleinen ein Fundament für die Zukunft. Das muss man darauf aufbauen können und dann runterzufahren. Und das ist bei mir einfach... Findet sie das eine gute Idee, dass du es runterfahren willst? Ja, sie sagt, jetzt mach es nicht ab mir abhängig. Deine Arbeit war nie das Problem, du bist das Problem. Aber ich sage einfach, das war zu viel Stress. Ja. Ich hab in den letzten Jahren nie richtig Urlaub gehabt. Ich habe immer nur von Arbeit, bin ich in Arbeit zu Hause wieder. Okay, aber wenn sie sagt, würde ich gleich schon wieder ernst nehmen. Wenn sie sagt, die Arbeit war nicht das Problem, ich glaube schon, dass das auch ein Problem war. Ja. Aber du warst das Problem. Da gibt es ja auch eine Kritik mit dem Geiz, hast du gerade schon gesagt, halt eben auch an deiner Person. Vielleicht gibt es da noch viele andere Sachen. Habt ihr noch miteinander geschlafen? Seit einem halben Jahr schon nicht mehr halt, ja. Mhm. Sie ist dann aber auch, hat jetzt eine Operation gehabt letztes Jahr. Mhm. Sie ist am Gebärmutterhals, Verdacht auf Gebärmutterhalskrebs, operiert worden. Mhm. Ich habe gesagt, ich komme sofort zurück, ich will nach Hause. Nein, ich will das nicht, bleib da, komm nicht von Montage wieder. Ja, und da fühlte ich mich halt so schlecht und ich konnte auch nicht mehr richtig arbeiten, nicht mehr denken, nicht mehr essen. Also zunächst mal, finde ich, solltest du das respektieren, wenn sie sagt, ich will eine räumliche Trennung. Das solltest du auf jeden Fall machen. Wenn du noch irgendwie eine Chance haben willst, dann mach es jetzt so, wie sie es sagt. Darüber hinaus würde ich euch auch vorschlagen, wenn sie dazu noch bereit ist, zu einer Eheberatung zu gehen. Zu einer Eheberatung will sie nicht. Mhm. Sie will eine Beratung haben über die Trennung. Oh, das klingt aber nicht gut. Ja, das heißt, das klingt sehr entschieden. Die will überhaupt nicht eine Klärung. Die will auch nicht mehr zurückkommen. Auch nicht, wenn du dich tausendmal änderst. Das tut mir einfach im Herzen weh. Das zerreißt mich. Ich kann seit einem Monat nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, nicht mehr. Ich nehme ab und es macht mich einfach krank. Harald, macht mich richtig krank. Das glaube ich. Ja, bin ich ganz sicher, dich verstehen zu können. Aber geh raus aus dem Haus. Ich glaube, wenn du jetzt bleibst, zerfleischt ihr euch noch mehr und es wird noch mehr. Das ist ja gerade. Wir zerfleischen uns nicht. Wir reden ganz normal. Sie macht mir die Brote. Ja gut, aber irgendwann wird sie sagen, jetzt ist auch gut. Jetzt will ich die räumliche Trennung. Ja, dann sagt sie, ja, komischerweise, wir haben noch eine Freundin aufgenommen. Ich habe schon gesagt, ich ändere mich. Ja, ich habe immer gesagt, nein, da kommt keiner in ein anderes Haus, kein Hund rein. Und dann haben wir eine Freundin aufgenommen, die von ihrem Freund verprügelt worden ist. Hm. Die wohnt schon seit 2,5 Monaten bei uns. Das sollte erst ein kurzfristiger Übergang sein. Ja, und dadurch ist es auch eskaliert bei uns in der Beziehung halt. Ja. Was sagt sie denn, wie das jetzt weitergehen soll? Wenn sie dich nicht drängt, auch rauszugehen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin einfach nur noch ich bin ja auch gerade von der Arbeit wiedergekommen. Mhm. Und, egal. Wenn sie hat sehr harte Sätze gesagt, finde ich. Ich finde, die muss man ernst nehmen. Nehme ich auch, ja. Geh raus aus dem Haus. Vielleicht gibt es eine kleine Chance dadurch. Aber ich verstehe nicht, Domian, wir haben immer nur eine Wochenendbeziehung gehabt. Und die Wochenendbeziehung ist, ich sag mal, ja, wo wir uns kennengelernt haben. Und durch die Montagen hatten wir auch eine stetige Wochenendbeziehung in der Hinsicht, ja. Halt, zwei Welten haben aufeinander getroffen. Es bringt gar nichts mehr, in die Vergangenheit zu schauen, wie es mal war und wie man empfunden hat. Es geht nur darum, was sie jetzt sagt und was sie jetzt empfindet. Das habe ich ja auch. Ich bin auch direkt rausgegangen. Ich bin rausgegangen, wollte mir ein Apartment suchen. Mhm. Das hat sie gesagt, nein, das ist nicht gut genug für dich, Harald. Ich möchte, dass du eine schöne Wohnung hast. Eine schöne Wohnung. Ja, und die wird auch hin und her gerissen sein. Also, ich kann das nicht mehr eindeuten. Das ist mein Problem. Ich weiß gar nichts mehr. Schaffe du Fakten. Geh raus. Dann wird sie auch merken, dass es ernst ist und sie wird vielleicht auch dann noch wachgerüttelt. Dennoch würde ich ihr nochmal doch die Möglichkeit hinlegen, dass man zu einer Eheberatung geht. Sag beides, ich gehe raus und lass uns zu einer Eheberatung gehen. Das ist was Konstruktives und dadurch bedrängst du sie nicht. Ich liebe sie und das ist mein Problem. Ich habe es nie richtig gesagt. Wenn ich sie nicht lieben würde, würde ich nicht diesen Schmerz gerade empfinden. Natürlich, da musst du mich gar nicht überzeugen. Das sind meine beiden Richtungen, die ich dir gesagt habe. Eheberatung nochmal ihr nahelegen und aus dem Haus rausgehen. Wir werden dich jetzt aber auch nochmal anrufen. Da kannst du nochmal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen und auch nochmal eine Eheberatungsstelle von uns an die Hand bekommen. Das wäre super, dankeschön. Alles Gute und viel Glück, Harald. Dankeschön, Domian. Gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist Karin. Und Karin ist 65. Guten Morgen, Karin. Guten Morgen. Guten Morgen, Karin. Ja, guten Morgen, Domian. Um was geht's denn bei dir? Also, ich habe ein Problem. Ja? Ich bin vorige Woche, Moment, ich bin aus Sachsen. Ja, ich höre es schon, ja. Entschuldigung. Das macht gar nichts. Wir können dich ja gut verstehen. Ja, trotzdem. Das ist die schlimmste Sprache. Nein. Doch. Nein. Doch, doch. Nein, nein. Doch. Hauptsache, man kann euch verstehen, dann ist es ja richtig. Ja, jetzt geht's los. Ja. Also, ich bin vorige Woche einmal fremdgegangen. Nein. Ich bin 45 Jahre verheiratet. 45 Jahre verheiratet? Ja. Und vorige Woche fremdgegangen? Einmal. Mit wem? Mit einem Kollege. Wie alt ist denn der Kollege? Er ist 15 Jahre jünger als ich. Ja. Und wir gehen aber jeden Freitag in eine Gaststätte und Da sind wir ein ganzer Club. Ja, was ist denn das für ein Kollege? Was machst denn du beruflich? Gar nichts. Ich bin Rentnerin. Achso, du sagst, er ist ein Kollege von dir? Nee, also Kumpel. Achso, ein Kumpel. Achso, verstehe. Ja, verstehe. Kumpel, ja, ja. Kumpel. Ja. Und auch noch ein Freund von meinem Sohn. Ah. Ja. Und. Dein Mann kennt ihn wahrscheinlich dann auch? Nicht ganz. Nicht ganz? Nicht ganz. Etwas. Dann erklär nur mal kurz, ihr geht immer zusammen in eine Kneipe. Ja. Warum? Warum trefft ihr? Was ist das für eine Gruppe? Das ist schon eine gemischte. Ach, zwischen 35 bis 65. Ach so, einfach so ein Gruppchen, die treffen sich einmal in der Woche. Ja, und einmal die Woche. Sitzen nett zusammen. Dann trinken wir was, dann lachen wir, dann tanzen wir. Verstehe. Und. Ist das danach auch passiert? Währenddem, also der Mann, da interessiert sich schon ein halbes Jahr für mich. Der Mann, schon ein halbes Jahr? Ja, ja. Und. Na gut, ich habe ihn nicht so, na, wie soll ich denn sagen? Ich habe ihn nicht wahrgenommen. Ja. Erst als wir dann den Trink zu viel hatten, hat er mir gefallen. Verstehst du das? Ja, ja, ich verstehe. Hat er mir gefallen. Und weil der mich schon ein halbes Jahr angebockert hat. Hast du ihn dir so ein bisschen schön getrunken vielleicht? Ja, ne, das sieht auch so nicht schlecht aus. Ach so, okay. Aber ich wollte das nicht. So, jetzt warst du ein bisschen angeschickert und er auch. Ja, und ja, wir alle eigentlich. Wir alle. Ja. So, und dann ist das da passiert? Nein, nein. Und dann sind wir zu einem Freund, da mit seiner Freundin und ich mit ihm. Mhm. Und da ist es passiert. Bei den anderen Leuten? Ja, bei meiner Freundin, der Freund in der Wohnung. Haben die das mitbekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Aber ihr beiden wart dann in einem... Wir waren in einem Zimmer. Aber das war doch komisch. Haben die anderen sich nicht gewundert, dass ihr dann in einem Zimmer wart und nicht zusammengesessen habt? Ja, die sind ja dann ins Bett. Ach so. Und wir so. Waren dann noch alleine im Wohnzimmer. So, was ist denn da in diesem separaten Zimmer dann passiert? Genau. Eigentlich alles außer Sex, weil wir keine Kondome hatten. Eigentlich alles außer Sex? Ja. Also ihr habt euch schon nackig gemacht? Alles. Alles? Alles. Bisschen rumgefummelt? Alles. Alles. Französisch, alles. Ja, na jedenfalls. Aber es gab eben keinen Geschlechtsverkehr, nein, es gab viel Spaß mit den Geschlechtern. Ja, so. Ja genau. Weil wir keine Kondome hatten, sonst war das auch passiert. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, eigentlich im Moment ja. Aber früh nicht mehr. Du bist dann, ich gehe davon aus, dass du dann in der Nacht noch nach Hause gegangen bist. Nein. Nein, du hast sogar da geschlafen. Ja. Ach, mit dem zusammen in einem Bett? Auf dem Fußboden. Na, bei euch ging es ja hoch her. Das Sofa war zu eng. Ach so. Also dann hast du auf dem Fußboden gelegen und er im Sofa? Nein, wir zwei auf dem Fußboden. Ja, aber dann haben doch am anderen Morgen die anderen das mitgekriegt, eure Freunde. Nee, die waren doch im Bett. Ja gut. Die waren im Schlafzimmer. Ach so, ihr wart früher wach? Ja, genau. So, und dann hast du dich schnell von Socken gemacht? Es ist alles, ja, da ist sein Fort und ich bin geblieben. Mhm. Und muss ich dazu sagen, wir haben vor 20 Jahren, mein Mann hatte noch immer Mittagsschicht und da kam jeden Abend und wollte Sex. Mhm. Und dann habe ich ihn mal so angeschrien, dass er mich für immer in Ruhe lassen soll. Ach. Und das hat er bis heute gemacht. Der hat dich 20 Jahre nicht angefasst? Ja. Und ich aber auch. Du hast ihn auch nicht mehr angefasst? Ich habe ihn auch nicht mehr. Und es wurde nie darüber gesprochen mehr? Nein. Ich habe ihm das verboten und er hat mich nicht mehr angegriffen und ich habe nichts mehr verlangt. Hat er denn sich eine andere? Nein, auch ihr nicht. Ihr seid euch treu geblieben, obwohl ihr ja, nichts immer. Mehr... Ja, immer. Habt ihr denn, abgesehen davon, ein gutes Verhältnis? Sehr gutes sogar. Nur Sex, das ist halt ja, kein Thema. Ja, nur das. Hattest du wirklich keinen Bock mehr auf ihn? Oh ja, schon, manchmal schon, aber ich habe dann meinen Stolz. Also du hattest es ja einmal gesagt, ja, ich habe einmal gesagt, das soll ich nicht mehr machen. Dann muss man und dann er macht es auch nicht. Ja, und das hat sich dann so ergeben. Dass du dann doch nochmal Lust hattest. Dass ich dann doch mal gedacht habe, jetzt guckst du mal, wie es ist mit dem anderen. Kann ich sehr gut verstehen. Und ich bin aber jetzt im Zwiespalt. Wegen? Ich habe Angst jetzt. Warum? Wenn wir jetzt uns am Freitag sehen, dass ich den wieder sehe, ich soll ja zu ihm in die Wohnung kommen, dass wir alleine sind. Das heißt, der will wieder ran? Ja, und das mache ich nicht. Da hast du keine Lust drauf? Nein. Warum das war nicht? Ein Fehler. Warum? Warum? Weil ich mich mit meinem Mann verbrach. Wir verstehen uns gut. Du hast ein schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber. Ja. Also, wenn du frei wärst, würdest du es machen? Sofort. Weil es letztendlich auch doch schön war. Ja. Also, ich muss mal gleich spontan sagen, dass dieses eine Mal, wenn du jetzt 20 Jahre, du Arme, nichts erlebt hast in dieser Richtung, dann ist es auch nicht schlimm. Ist es mal passiert. Aber da ist das so gut. Bitte? Da ist das so gut. Ja. Mein Mann ist sehr gut. Der ist sehr gut. Ja. Also ein guter... Wir streiten uns nicht, gar nicht. Ein guter Mensch ist das. Ja. Ein sehr guter. Also, du würdest jetzt wegen der guten Ehe, weil das ein netter Mann ist, würdest du auf diese Affäre weiter verzichten? Ja. Ja, ist doch eine Ansage. Aber da kommt doch jeden Freitag. Ja, da musst du natürlich, wenn... Es ist ja jetzt auch nur dazu gekommen, weil ihr ein bisschen zu viel gezwitschert habt. Ja. Dann trinkst du halt jetzt mal die nächsten Freitage... Ja, wir trinken überhaupt nicht überhaupt viel, nicht. Aber ein Glas... Naja, dann trinkst du mal noch ein bisschen weniger, damit du Herr deiner Sinne bist. Ja, aber da setzt es immer zu mir. Ja, aber du, Karin, du bist eine 65-jährige Frau, du kannst doch Nein sagen. Ja, aber der hat schöne Art an sich, die ist wunderbar. Was hat der schöne Augen? Eine schöne Art. Eine schöne Art. Ja, schönes Getue. Naja, kann ich verstehen. Ja, das natürlich. Da hast du den Speckwürfel vor der Nase und darfst nicht ran. Ja. Oder willst nicht ran? Was machst du denn da? Ich hab Angst. Karin. Mensch, mir tut das so leid, dass du 20 Jahre keinen Sex hattest. Wie wär's denn? Mal eine ganz andere Idee. Du sagst, dass dein Mann ein toller Typ ist. Ja, ist er. So, nun könntest du doch mal auch mal deinen Stolz ein bisschen runterfahren und dein das kann ich nicht. Ach, was du vor 20 Jahren gesagt hast. Ja. Kannst du jetzt sagen, pass auf. Nein, du sagst jetzt, die Sperre ist aufgehoben und wir haben wieder mal Sex miteinander, wir beiden. Was würde dein Mann dann sagen? Ich glaube, nee. Nee? Nee. Warum? Weil ich das einmal gesagt habe. Ja, aber nun gut, wir sind doch alle Menschen, da kann man auch mal wieder was sich berichten. Ja, wir schlafen ja auch getrennt. Meinst du denn, er schläft im Schlafzimmer, ich im Wohnzimmer. Hättest du denn Lust auf deinen Mann? Jetzt noch? Manchmal schon. Meinst du, er hätte auch noch Lust auf dich? Das weiß ich nicht. Weil ich ja mal gesagt habe, nein. Was wäre, wenn dein Mann das erfahren würde, was da passiert ist vorige Woche? Was da passieren würde, er wäre vielleicht etwas sauer, aber er würde sich nie trennen. Er würde nicht von mir gehen. Aber dennoch möchtest du, um sauber dazustehen, nicht nochmal mit diesem Mann Sex haben. Ja, genau. Ja, wenn das so klar entschieden ist. Irgendwas britzelt in mir, wo ich so denke, Mensch, Karin, mach's doch nochmal, genieß es. Aber wenn du es nicht möchtest... Dann ist es auch richtig so. Ich kann es. Dann musst du aber auch wirklich, dann müssen wir dann gar nicht groß rumreden. Dann musst du Nein sagen. Auch wenn der eine nette Art hat, dieser Typ. Ja, du kannst ja mit dem rumflirten. Aber dann ist irgendwo auch Schluss. Ja, aber dann haben es die anderen schon gesehen, wie wir eine zwei... Beim letzten Mal zusammen, meinst du? Ja. Ja gut, das ist natürlich jetzt dumm gelaufen. Ich meine in der Gaststätte. Ja, ja, ich weiß. Da haben viele Augen... Ja. Damit musst du jetzt leben. Das ist nicht gut. Nee, ist nicht gut. Das ist nicht gut. Es ist sogar die Frage, ich weiß jetzt nicht, wie eng die Menschen da verbunden sind miteinander. Besteht die Gefahr, dass irgendjemand deinem Mann das erzählt? Könnte sein. Dann wäre es ja vielleicht sogar noch besser, wenn du deinem Mann beichten würdest, damit er das nicht von jemand anderem erfährt. Dann stehst du besser da. Nein. Nee, das auch nicht. Nein. Gut, dann fahren wir jetzt auf volles Risiko. Dann kann ich sagen, wir hatten 20 Jahre nichts, einmal muss es auch wieder ran. Okay. Okay, verstehe. Okay, dann fahren wir Risiko, vielleicht geht's ja gut. Aber dann musst du halt auch jetzt dann stark sein und Nein sagen. Wenn, ja, das muss ich machen. Das musst du machen. Ja. Es war hart. Da wird vielleicht hart, ja. Mhm. Mensch, Karin, hast du dir was auferlegt mit deinem Mann? Ja, wenn er nicht so gut wäre. Nee, dass du damals so einen Bann gesprochen hast. Ja. Und nach 20 Jahren wird sich eisern daran gehalten noch. Ja. Mann. Er hält sich dran und ich halt mich dran. Ja, aber du bist, glaube ich, die Eiserne. Ja, genau. Karin, also du musst jetzt hart sein, dem anderen Mann gegenüber und hoffen wir, dass dein Ehemann das nicht erfährt. Ja, aber mein Sohn erzählt nichts. Nee. Damit. Sei froh, dass du es nochmal so ein bisschen hast genießen können. War doch ein schönes kleines Erlebnis. Ja, ich würde es ja auch wieder machen, wenn er böse wäre. Verstehe. So, Karin, jetzt haben wir alles besprochen. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute und sei jetzt eisern. Ne? Jetzt musst du in der anderen Hinsicht aber auch eisern sein. Ja. Ne? Ja. Na gut. So, meine liebe Sechsin, alles Gute wünsche ich dir. Ja, und die Sechsin, das ist nicht schön. Ach, natürlich. Nein. Ich unterhalte mich sehr gerne mit euch, Sachsen. Ja, und ich mich wieder nicht. Ach, Karin, alles Gute und alles Liebe. Ihnen, ne? Tschüss. Tschüss. Ciao. Danke. 0800 220 5050. Jetzt sage ich euch unser Thema morgen, Hauptthema morgen in der Sendung. Das Thema heißt verboten, einfach verboten. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr schon Verbotenes in eurem Leben getan habt. Also so gesetzlich Verbotenes oder auch moralisch Verbotenes. Und ich möchte mich gerne mit euch darüber unterhalten, was ihr gerne mal Verbotenes tun würdet, was euch reizen würde. Auch gesetzlich Verbotenes oder moralisch Verbotenes. Also, wenn ihr mit mir über dieses Thema Verboten gerne reden wollt, morgen in der Sendung, dann meldet euch an, domian@wdr.de oder ruft während der Sendung an oder eine Stunde vorher, ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet. Thema Verboten morgen. So, jetzt machen wir weiter mit der Daniela. Und die Daniela ist 19. Guten Morgen. Hallo. Hallo Daniela. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, ich muss dazu sagen, erstmal, damit alle Leute Bescheid wissen, dass ich blind bin. Ja. Und ich bin mit 4 Jahren ganz erblindet an Krebs, an Netzhautkrebs. Netzhautkrebs? Ja, genau. Das habe ich auch noch nie gehört. Netzhautkrebs, ja, mit vier Jahren schon? Ja, genau. Das wurde damals festgestellt. Ja, das heißt, hast du überhaupt noch eine Erinnerung, wie die Welt aussieht? Ja, schon, aber halt, wie soll ich sagen, also wenn du mir jetzt beispielsweise, ich sag jetzt mal, euer Studio mir beschreiben würdest, dann könnte ich mir das gut vorstellen. Weißt du noch, was Farben sind? Kannst du dir Farben noch vorstellen? Ja, teilweise ja. Ah ja. Ist das der Grund deines Anrufes, deine Erblindung? Nein, nicht direkt. Sondern? Und zwar, ich wollte fragen, weil ich... Also vor einem halben Jahr haben sich meine Eltern getrennt, muss ich dazu sagen. Mhm. Und vor 5 Wochen bin ich ausgezogen. Und vor vier Wochen hatte ich noch Kontakt mit meiner Mutter und er brach jetzt wirklich ab. Ach, warum? Ja, ich kann es mir nur so denken, weil bevor wir ausgezogen sind, war es so, die hat sich nicht um eine Wohnung gekümmert, überhaupt nichts. Wer ist wir? Und du sagst, wer ist wir? Wir sind ausgezogen. Ach so, ja, Entschuldigung. Gibt's ja, ich lebe mit meiner Mutter alleine. Ach so. Genau. Verstehe. Und, ja, aber die Eltern hatten sich, ja, ich bin ganz verstanden, aber die Eltern haben sich von einem halben Jahr erst getrennt. Ja, genau. Und jetzt, bis vor einem halben Jahr habt ihr alle zu dritt gewohnt, oder wie? Ja, und zusätzlich noch ein Haustier. Okay. Dieses Haustier ist ein Hund. Okay. Genau. Wie war noch ist mal, aber leider nicht mein Blindenhund. Ja, wie war denn das Verhältnis so vorher zwischen dir und deinen Eltern? Ja, also zu meiner Mutter, die ist internetsüchtig geworden. Mhm. Und immer noch. Und ja, ich war auch 2009, war ich in der Klinik gewesen. Im Schwarzwald, um Fälle zu verarbeiten. Um Fälle zu verarbeiten? Ja, weil ich missbraucht worden bin, dreimal schon. Und die musste ich erstmal verarbeiten. Von wem? Ja, von verschiedenen Personen, also in Einrichtungen. Also zum Beispiel in Neuwied, der Landesblindenschule. Nein. Wir wollen jetzt keinen hier beschuldigen. Das können wir nicht machen, weil niemand jetzt eine Gegenstellung hier sagen kann. Also es waren also keine Menschen aus dem Verwandtenkreis. Ach so, nee. Es waren immer welche von den Einrichtungen, also immer Schüler. Es waren Schüler? Ja. Ja, die älter waren als du? Ja, genau, oder halt auch gleichaltrig und ja. Mhm. Ist das irgendwie zur Anzeige gekommen damals? Also bei dem ersten haben sie es unter den Tisch gekehrt. Also ich muss dazu sagen, ich habe insgesamt meines Lebens 11,5 Jahre im Internat verbracht. Ja. Und da sind die drei Vorfälle auch jeweils passiert. Ja, also einmal ist es unter den Tisch gekehrt worden und das zweite Mal bin ich vor Gericht gegangen. Mhm. Und er hat es dann auch dann am Ende, dann als ich fast zusammengebrochen bin, endlich mal zugegeben. Mhm. Und der ist dann auch von der Schule geflogen. Der hat sich dann nachher zwar noch bei mir schriftlich irgendwie entschuldigt, aber die Entschuldigung habe ich leider nicht angenommen. Warum auch? Ganz ehrlich. Und es gab noch einen dritten. Genau, und das war vor 2 Jahren. Was ist daraus geworden? Den habe ich auch angezeigt. Mhm. Und dann sagte der nur so, kam der frei, indem er sagte, ja, er hätte unter Drogen gestanden. Also verstehe ich jetzt, dass du sagst, dass es da einige Fälle gab, die du verarbeiten musstest. Jetzt kriegen wir mal eben die Kurve nochmal. Der Hauptgrund deines Anrufes ist, glaube ich, so habe ich es gerade verstanden, deine Beziehung zu deinen Eltern bzw. zu deiner Mutter. Ja, ich sag mal so, ganz ehrlich, ich möchte eigentlich auch gar keinen Kontakt mehr so gesehen mit ihr haben. Aber sie hat mir jetzt Blindengeld unterschlagen, weil ich bekomme ja jeden Monat halt Blindengeld, das mir ja zusteht. Mhm. Und sie hat sich das ohne zu fragen von meinem Sparbuch einfach weggenommen. Und das habe ich jetzt bis vor kurzem nicht gewusst. Und ich habe das jetzt erst rausbekommen. Und zwar, das war... Sie hatte eine Vollmacht über dein Sparbuch. Ja, am Anfang, aber ich habe die widerrufen. Ja. Welche Rolle spielt denn dein Vater in der Geschichte? Muss ich dazu sagen, ich kenne meinen leiblichen Vater nicht. Mhm. Und die jetzige, wie soll man das jetzt sagen, Ex-Ehe-Person oder so? Ja. Ja, genau, den habe ich dann nur als mein Vater akzeptiert, aber er hat mich nicht adoptiert. Achso, also da ist auch kein näheres, innigeres Verhältnis entstanden, kein vertrauensvolles. Naja, schon, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie mich jetzt überhaupt noch von der ganzen Familie trauen kann. Gibt es eigentlich noch Geschwister? Ja, aber zu der habe ich auch kein Vertrauen mehr. Also du stehst ziemlich alleine jetzt da. Ja, genau. Und jetzt haben mich hier glücklicherweise meine Freunde aufgenommen, eine Freundin, die ich auch in der Klinik kennengelernt habe. Wollte ich gerade fragen, wo wohnst du eigentlich jetzt? Im Moment wohne ich in Remscheid. Nein, ich meine jetzt nicht in welcher Stadt, sondern du wohnst bei Freunden oder in einer eigenen Wohnung? Bei Freunden. Bei Freunden. Ja. Und das Problem ist aber, dass ich jetzt am 13. August hier raus muss. Mhm. Weil die mich nicht länger aufnehmen können, weil die dann auch in Urlaub sind und so. Ja. Mein Problem ist jetzt aber, wo kann ich hingehen? Und deswegen habe ich auch eigentlich angerufen, weil ich eigentlich so gesehen damit fragen wollte, ob mir irgendeiner von euch helfen könnte, mir vielleicht eine Wohnung zu, ja, mit mir bei einer Wohnungssuche oder so zu helfen oder. Das ist ein bisschen schwierig, Daniela, weil wir hier solche Sachen nicht machen. Wenn ich das einmal anfange, dann haben wir hier nur noch Wohnungsvermittlungen und Partnerschaftsvermittlungen. Das kann ich dir nicht versprechen. Aber was ich dir anbieten kann, ist, ja, dass wir mal gucken, du sagst, wir wohnen in der Nähe von Remscheid. Ja, genau. Genau. Dass wir uns mal kundig machen, hier im Hintergrund, wer dir bei dieser Suche jetzt gezielt zur Seite stehen könnte. Das wäre sicher schon mal eine große Hilfe. Ja, das wäre echt eine große Hilfe. Ja, das können wir auch. Und da wird es auch, gibt es auch Institutionen oder Sozialarbeiter. Wir gucken mal. Für solche Fälle gibt es immer jemanden, der helfen kann. Und den Kontakt würden wir dir gerne herstellen. In der Hoffnung, dass du dann eine Wohnung haben wirst. Was machst du denn sonst? Bist du Schülerin noch? Also ich fange jetzt erst im September wieder eine schulische Ausbildung an. Da mache ich in Soest einen Realabschluss. Ah ja. Möchte ich gerne versuchen. Ja. Ja, okay. Weil ich habe halt damals wegen dem einen Vorfall habe ich meine Ausbildung als Korbflechterin abbrechen müssen. Verstehe, das haut einen natürlich auch völlig um, sowas. Und wirft einen zurück und dann kann man nicht mehr normal leben. Bist du denn so, um nochmal ganz auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen mit der Erblindung, ist das jetzt so ein Schicksal, das du für dich angenommen hast? Ja, schon. Also ich komme damit ganz gut zurecht. Mhm. Ist halt jetzt im Moment wirklich blöd, so um das mal so zu sagen, weil das Leben wäre einfacher, wenn du sehen könntest. Ja, genau. Weil dann würde sich auch eine einfache WG vielleicht sogar auch finden oder so. Vielleicht, aber auch. Aber so? Ja, man weiß es nicht. Du hast gesagt, dass du mit 4 Jahren Augenkrebs bekommen hast. Was heißt das jetzt konkret auf deine Augen bezogen? Hast du deine Augen noch oder sind die entnommen worden? Nein, mir sind die entnommen worden, weil der Tumor, der hat sich hinter den Augennerven festgesetzt und deswegen mussten mir beide Augäpfel entfernt werden. Wenn ich dich jetzt so vor mir sitzen hätte, was würde ich da sehen in deinen Augen oder an deinen Augen? Augenprothesen, die bestehen aus Glas. Achso, also Glasaugen, 2 Glasaugen. Genau, und die kann ich aber dank früher der Operation, weil die haben damals eine Pflanze, eine sogenannte Koralle eingesetzt, damit ich meine Augen wirklich bewegen kann und nicht so stark geradeaus gucken. Wie nennt man das? Die haben eine Pflanze eingesetzt? Ja, ich nenne das jetzt mal Pflanze, weil eine Koralle ist doch noch Pflanze, oder nicht? Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie haben die ja einen Trick verwandt, dass du die Augen bewegen kannst. Ja, und da bin ich denen echt sehr dankbar. Das glaube ich. Das heißt, auf den ersten Blick sieht man gar nicht, dass du blind bist. Also sehen wir gar nicht, dass du blind bist. Es sei denn, es würde mich ja kennzeichnen dann, ja. Aber natürlich, ja, klar. Verstehe. Daniela, so, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Wir rufen dich zurück und gucken mal, was wir für dich tun können, ob wir dir da was vermitteln können. Ich bin ziemlich sicher, dass das klappen wird. Okay, dann danke ich euch auf jeden Fall. Sehr gerne, du legst auf und wartest dann den Anruf von der Sabine ab. Okay. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Okay, ja, tschüss. Danke. Tschüss. 1.38 Uhr haben wir, auf die Sekunde. Und hier ist Tina. Tina ist 33. Guten Morgen, Tina. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Tina. Um was geht's denn bei dir? Ja, ich rufe an und zwar geht's darum, ich bin kleinwüchsig. Mhm. Wie groß bist du? 1,28. 1,28, ja. Ja. Ja. Und habe mich bis vor 5 Jahren normal bewegen können, konnte auch Sport treiben und ja, eigentlich alles war mobil oder bin heute auch noch mobil, aber eingeschränkt. Und zwar hatte ich vor 5 Jahren einen schweren Autounfall selber verursacht. Fährst du selbst Auto? Ich fahre selber Auto, ja. Ist das so eine Spezialkonstruktion, dass du an die Gas und Kupplung und so rankommt? Ja, also die Pedalerie ist verlängert. Pedalerie, genau. Genau. Das ist das Wort, genau. Ja. Und, also du hast selbst einen schweren Unfall gehabt? Ja. Mit welchen Folgen für dich? Ja, ich habe mir dabei den Oberschenkel gebrochen. Das Auto war total schaden. Oh. Ja, gut. Das ist weniger. Ja, aber das zeigt mir schon, dass es ein heftiger Unfall war. Ja, also das war auf der Schnellstraße und habe da, beide Leitplanken draschiert praktisch. Also. Bist du zu schnell gefahren? Ja, auch. Mhm. Auch? Ja. Was noch? Unter Alkoholeinfluss. Oh, das hören wir nicht gerne. Nein. Mhm. Nein. So, Oberschenkel gebrochen. Was gebrochen, noch? Ja. Und ich wurde dann auch operiert und habe Nägel reingekriegt und ein Draht. Und der hat mich ein halbes Jahr gekostet. Also sprich, ich war ein halbes Jahr bettlägerig. Mhm. Durfte nicht auftreten und mhm. war wirklich nur ans Bett gefesselt. Mhm. Hab dazu noch, weil ich noch eine Angst- und Panikattacke habe, mhm. noch Medikamente gekriegt, Psychopharmakas. Mhm. Die haben mir dann zu einer Gewichtszunahme gebracht von 35 Kilo. Oh weia. Ja. Das heißt, du wiegst heute wie viel? Das schwankt immer so zwischen 96 und 99 Kilo. 99 Kilo und eine Größe von 1,28 Meter? Ja. Das kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Also, das ist schon heftig. Heftig, ja. Lass mich noch kurz fragen, ich das vergesse, zu dem Unfall. Waren da noch andere beteiligt? Nein, nur ausschließlich du. Ausschließlich ich. Gott sei Dank. So, das heißt, aus einer normalen, kleinwüchsigen Frau ist jetzt eine Frau geworden, die große Probleme mit ihrem Gewicht hat. Ja. Wie zeigt sich das im Alltag? Was ist das Schwierigste für dich im Alltag? Das Schwierigste ist das, dass ich bis heute an Krücken laufe. Mhm. Also der Bruch ist verheilt. Aber das Gewicht, also die Gelenke tragen das Gewicht nicht. Ja, ist ja auch Wahnsinn. Ja, und das heißt, ich laufe bisher immer noch an Krücken. Schränkt dich sehr ein in der Bewegungsfreiheit? Schränkt, natürlich, klar. Mhm. Ist sowieso nicht gesund, das Ganze? Ja, mhm. klar, natürlich. Dann ist es so, dass ich auch von der Außenwelt ziemlich mich distanziert habe. Die Einkäufe, die erledige ich gut teilweise mit Freundinnen oder mit Bekannten dann. Das geht dann oder die kaufen für mich ein. Schämst du dich? Ja, klar. Mhm. Klar. Du bist also viel zu Hause? Das hat sich gebessert, sagen wir mal so. Aber ich war die Anfangszeit, war ich nur zu Hause, ja. Mhm. Gibt es da noch einen Freundeskreis? Sagen wir mal so, einen großen Freundeskreis hatte ich nie. Mhm. Aber die Freunde, die ich brauche und die für mich da sind, die habe ich. Gott sei Dank. Schon mal ein großes Glück. Ja. Mhm. Ja. Von was lebst du? Ich lebe momentan von Hartz IV. Mhm. Ich habe bis vor 2 Jahren gearbeitet. Mhm. Was hast du gearbeitet? Ich war in der Verwaltung tätig. Mhm. Und könntest du rein theoretisch, wenn es dir bald hoffentlich wieder besser geht, wieder in diesen Beruf zurückgehen? Das würde gehen, ja. Ah ja. So, jetzt lass mich mal zu diesem Gewicht fragen. Mhm. Das hört man immer wieder, dass Psychopharmaka die Leute dann so dick werden lässt. Ja. Ist es wirklich nur das Medikament oder isst du auch einfach viel? Nein, also das Medikament, wo ich nehme, das besteht auch in den Waschzetteln drin, also in den Packungsbeilagen mhm. drin, dass das zu einer Gewichtszunahme führt. Also wie ist dein Essverhalten? Eigentlich, ich habe mir eigentlich früher auch nie was aus Essen gemacht. Also ich habe... Achso, und das ist nach wie vor so? Nee, das hat sich dadurch natürlich auch verändert, weil die Medikamenten auch zu einer gewissen Fresssucht... Achso, die machen hungrig. Die machen Heißhunger, so, ja. Meine ich zu wissen, ich kann das jetzt nicht so richtig sagen, aber ich meine es zu wissen, ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Psychiater, dass er sagte, dass es mittlerweile sehr gute psychiatrische Medikamente gibt, mhm. die eben diese Nebenwirkung nicht haben. Hast du dich denn da schon mal richtig schlau gemacht da und beraten? Ich habe mich auch schon schlau gemacht, wobei ich von chemischen Mitteln nichts halte. Aufgrund meiner jetzigen Erfahrung. Also ich bin jetzt gerade in so einem Suchtprogramm drin, weil ich von einem Medikament abhängig war oder bin. Ach, du willst ganz aus den Medikamenten raus? Ja. Gut, das ist natürlich noch das Beste. Wenn du aber dann auf homöopathische Mittel. Ja, wenn das klappt, ist es natürlich wunderbar, wenn du das schaffst. Ja, wobei ich gerade an so einen Punkt immer wieder gelange, wo ich einfach nicht selber weiß, wie ich da rauskommen soll. Gibt es dafür keine Selbsthilfegruppen für diese Problemlage, in der du da steckst? Ist eine sehr spezielle. Ich habe mich im weiten Großraum von dem Ort, wo ich wohne, mich schlau gemacht, aber da gibt es kaum welche. Also, ja, dann ist das Problem auch wirklich sehr speziell, was du hast. Ja, um das geht's. Ja. Um das geht's. und. Meinst du denn, dass du ohne, sind, nein, anders gefragt, diese Medikamente, die du eingenommen hast, ja, jetzt die letzte Zeit, die dich auch so haben dick werden lassen, ja, sind das sehr starke Medikamente? In Bezug auf die Wirkung meinst du? Ja, starke und sehr wirksame. Von der Milligramm her wenig, also. Na, ich meine. Eigentlich wenig, aber von der Wirkung her schon stark, weil. So meine ich's. Ich meine nämlich, wenn du sie jetzt abbaust, ja, was wird das mit deiner Psyche machen? Ich, also, das schwankt zwischen Heulattacken, mhm, zwischen sehr gut fühlen, mhm, so hoch und tief ist das eigentlich. Hast du denn eine psychologische Betreuung? Ich habe ja bislang, ich habe auch jetzt momentan eine Kur beantragt, mhm, warte, dass die noch durchgeht und dass ich dann gehen kann. Ich hatte einen Psychologen, ja, aber momentan leider nicht mehr. Also dieses im Rahmen eines guten Sanatoriumsaufenthaltes zu, ja, machen, wäre natürlich wirklich das Allerbeste, glaube ich. Ja. In psychologisch ärztlicher Begleitung sich da rauszuschleichen aus diesem Medikament. Mhm. Ich hab halt riesen Angst davor, weil ich habe jetzt gerade das Medikament, also das Tabor nennt sich das. Ja, das hast du lange genommen? Ja. Auf ärztlichen Rat hin? Auch, ja. Du hast es wie viele Jahre genommen? Anderthalb. Anderthalb Jahre hast du Tabor, ja, genommen? Ja. Das finde ich feiner, das finde ich fast unverantwortlich, dass ein Arzt das verschreibt, weil das ist ein hochwirksames. Ich auch. Also, ein ganz hochwirksames Medikament, was man nur mal so sporadisch einsetzen sollte. Ja. Und nicht als Langzeitmedikament. Also ich muss dazu sagen, ich habe einen Freund, den habe ich damals in der Einrichtung kennengelernt, mhm, wo ich war, der nimmt das Tabor seit über 3 Jahren. Mhm. Nimmst du noch ein psychiatrisches Medikament? Ja, Clomipramin heißt es. Ja, da habe ich keine Ahnung von. Will ich jetzt auch nichts zu sagen. Aber ja, mit Tabor bin ich sehr, sehr elektrisiert, wenn ich das höre, weil das wirklich ein sehr heftiges Präparat ist. Ja. Also ich finde wirklich, das müsste. Das heißt, du hast keinen guten Psychiater gehabt, der dir sowas offensichtlich verschrieben hat. Nein. Nein. Eigentlich müsstest du jetzt in die Hände eines richtig guten Psychiaters, der auch noch Psychotherapeut ist, der dich. Da bin ich jetzt gerade drin. Ja. Bist also, du? Ah ja. In dem Suchtprogramm, wo ich jetzt gerade drin bin, da ist wirklich ein sehr guter Psychiater. Und gut, aber dann bist du doch auf einem guten Weg. Das, ja, heißt, da ist fachmännische Begleitung, ja, die dich aus diesem Teufelszeug rausholen. Du hast Angst, das ist verständlich, ja, aber du hast ein Ziel. Und das Ziel ist, wieder so zu werden, wie du vorher warst und das Ziel, auch wieder in deinen Beruf zurückgehen zu können. Ja, aber da kommt nur einiges dann auf mich zu. Dann kommt, wenn ich dann das andere Medikament auch noch ausgeschlichen habe, dann fängt wieder ein Stoffwechsel an. Mhm. Und dann fängt die Körperabnahme, also Körpergewichtreduktion an. Mhm. Und dann kommt höchstwahrscheinlich noch eine Operation dann, mhm, auf mich zu, weil ja das ganze Gewebe ja dann runterhängt. Verstehe. Und das ist ja jetzt schon so, dass teilweise am Oberschenkel das ganze, mhm, aber, so Tina, überlappend ist. So rein psychologisch. Lass uns mal eins nach dem anderen sehen. Wichtig ist jetzt erstmal, dass du aus dem Zeug rauskommst. Mhm. Das andere ist, glaube ich, das kleinere Problem, die Operation. Ja. Glaube ich, soweit ich das mit Leuten bisher besprochen habe, die solche Operationen hinter sich haben, waren die mal ganz erleichtert, wenn die ganzen Hautlappen dann weg waren. Ja, genau. Und dann fühlt man sich wieder viel besser und du wieder so wie früher. Ich hoffe. Aber toll, dass du es machst. Kompliment. Ja. Und halt bloß durch. Du, ja, bist eine junge Frau von 33 Jahren. Mhm. Da ist jetzt richtig, hast du richtig Pech gehabt die letzten Jahre. Allerdings. So, aber es besteht jetzt wirklich die realistische Chance, dass du, mhm, wieder richtig auf die Füße kommst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hoffe. Und jetzt musst du durchhalten. Jetzt musst du auch tapfer, mhm, sein. Auch wenn du zwischendurch mal denkst, ich schaff's nicht mehr. Ja. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, noch immer mehr zuzunehmen und sterbenskrank zu werden. Ja. Ne? Das musst du dir immer vor Augen halten. Du hast gar keine Alternative. Du musst es einfach schaffen. Und du wirst es auch schaffen. Ich werde es. Du wirst es schaffen. Ich höre das so an deiner Stimme, wie du redest. Mhm. Dass dir klar ist, dass es ein harter Weg ist, aber dass du es schaffen wirst. Mir war es ja auch klar, dass ich abhängig davon bin, weil ich habe ja den Schritt gemacht, in die Suchtambulanz zu gehen. Mhm. Also ich wurde nicht geschickt, sondern ich habe selber. Siehst du, das sind alles schon gute Zeichen. Ja, ich hoffe. Möchtest du vielleicht noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Kann ich gerne tun, ja. Gerne. Ja, biete ich ja gerne an, Tina. Dann toi, toi, toi. Danke. Dass es gut geht? Ja, danke Domian und mach weiter so mit deiner Sendung. Sehr gerne. Und so perspektivisch, wenn du mal wieder richtig fit bist und wieder Auto fährst, lass die Finger vom Alkohol. Ja, okay. Ja. Ich habe seit 6 Jahren oder 5 Jahren nichts mehr angerührt. Sehr gut. Sehr gut. Gar nichts mehr. Liebe Tina, alles Gute und wir melden uns gleich bei dir. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Und ich möchte euch nochmal hinweisen auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt Verboten. Und ich möchte morgen gerne mit Leuten reden, die schon mal etwas Verbotenes in ihrem Leben getan haben. Also etwas gesetzlich Verbotenes oder moralisch Verbotenes, etwas Verwerfliches. Was war das? Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die es sehr reizt, mal etwas Verbotenes zu tun. Etwas moralisch Verbotenes oder also Fremdgehen ist moralisch verboten. 1000 andere Sachen auch. Oder etwas gesetzlich Verbotenes mal zu tun. Reizt euch das vielleicht? Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail an domian@rde oder ruft morgen ab 0 Uhr an oder dann auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Susi ist hier. 70 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Susi. Das ist aber ein ungewöhnlicher Name für eine Dame in deinem Alter. Aber klingt natürlich gut. Hallo Susi, schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's denn? Ja, es geht darum, vielleicht kannst du mir helfen. Vor 7 Jahren ist mein Mann verstorben. Ja. Und ich pack's einfach nicht. Ich komme nicht drüber weg. Der Schmerz ist nach 7 Jahren immer noch so stark. Mhm. Mhm. Das heißt ja immer, die Zeit heilt alle Wunden. Nicht immer. Wie lange dauert's? Wie lange warst du mit deinem Mann verheiratet, Susi? Verheiratet 20, zusammen 27 Jahre. Mhm. Als er vor 7 Jahren gestorben ist, war das ein plötzlicher Tod? Nein, ich wusste es, er wusste es aber noch nicht. Was hatte er denn? Krebs. Mhm. Du wusstest es und er nicht? Ja. Wie lange wusstest du es? Bevor er es wusste? Er hat vielleicht, also ich denke mal, er hat es gespürt. Ich wusste es, Moment, ungefähr ein halbes Jahr vorher, dass es nicht mehr wird. Nicht mehr heilbar ist? Ja. Hat das ein Arzt dir gesagt? Ja. Hm. Weil bei der Operation, also bei der großen Operation. Was für einen Krebs hatte er denn? Er hatte zwischen Leber und Gallenblase. Mhm. Und wo das festgestellt worden ist, also 2001 wussten sie aber nicht, was es ist. Mhm. Also dass es ist, seit der Zeit an war er zu Hause krank. Und wirklich festgestellt hatten, dass es Krebs war, da hatten sie vorher schon, denke ich mal, zu viele Versuche gemacht. Mhm. Da war er also schon ziemlich geschwächt. Ich habe ihn dann zu Hause wieder aufgepäppelt und ins Krankenhaus zur OP. Und dann ist er fast auf dem OP-Tisch weg gewesen. Da haben sie ein paar Mal reanimieren müssen, haben dann die OP unterbrechen müssen. Wie lange hat er nach dieser OP noch gelebt? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Aber irgendwann wusste er es dann ja auch? Also ich hatte die Ärzte gebeten, dass es ihm nicht sagen. Ach so, ganz bis zum Schluss nicht? Sie haben es nicht gesagt und er war überzeugt davon, weil ich gesagt habe. Und Gott sei Dank, die Ärzte haben mitgespielt. Weil er hatte sich mal geäußert, wenn er sowas hätte, als von einem Bekannten war und der hat sich dann erschossen. Mhm. Und mein Mann hatte gesagt, er würde das Gleiche tun. Und da er ja auch im Schützenverein und vorher bei der Bundeswehr war. Das heißt, du hast Angst gehabt? Hatte ich Angst, ja. Dass er das dann tut? Ja. Und er hat dann, hat er auch nie konkret nachgefragt bis zum Schluss? Ja, doch. Und was hast du ihm immer gesagt dann? Also, der Arzt hat ihn ja regelmäßig besucht, er war ja bis zuletzt zu Hause. Mhm. Und dann hat er mal zum Arzt gesagt, ja, wie ist das jetzt? Dann wird das gemacht und Zell gemacht. Und dann guckte mich unser Arzt ganz erschrocken an. Also ich sah, wie er zu mir guckt und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du Schatzele, ich habe dir doch gesagt, das muss so und so und so und so und jetzt musst du zu Kräften kommen. Also du hast ihm Hoffnung gemacht und das ein bisschen hingeschoben. Ja. Hast du ihm denn auch gesagt, du wirst wieder gesund? Ja, sicher. Ich habe gesagt, wir schaffen das. Machst du dir... Und er war also positiv. War er eingestellt. Wir haben bis zuletzt viel gelacht und viel Spaß gemacht. Und er war wirklich, der Arzt hat hinterher gesagt, er hat noch nie einen so todkranken Menschen gesehen. Der so fröhlich war. Der so positiv war und so fröhlich. Nun sind 7 Jahre vergangen. Findest du richtig, dass du es ihm nicht gesagt hast? Ja. Ja. Dann ist das ja schon mal gut. Ja. Und er war auch ganz lieb Patient. Er hat mich also nicht irgendwie gejagt, gescheucht, sonst was. Also Susi, ich glaube ja, dass es, also Trauer ist ja eines der kompliziertesten Gefühle neben der Liebe überhaupt auf der Welt. Trauer und Liebe. Das ist das Heftigste, glaube ich, was wir Menschen erleben können. Insofern habe ich vor jeder Trauer höchsten Respekt. Und weiß auch, wie lange das Menschen nach sich ziehen können oder mit sich herumtragen können. Nach 7 Jahren allerdings muss etwas geschehen. Ja. Nach 7 Jahren darfst du nicht mehr so sehr darunter leiden. Da musst du einen Frieden schließen mit dir. Und du musst auch deinen Mann loslassen. Das mache ich auch. Ich glaube es noch eigentlich noch nicht richtig. Ich habe ja, die erste Zeit habe ich ja gesagt, warum? Jetzt sind die Kinder groß. Wie viel habt ihr? Da muss ich jetzt tief Luft holen. Es sind 5 Kinder, aber nicht meine leiblichen, sondern... Wie heißt es so schön? Ich heirate eine Familie. Hast du gutes Verhältnis zu den Kindern? Ja, das hat gestimmt, mein Mann. Bis heute? Ja. Was ja auch aber ein großes Glück ist. Die Kinder sind ja auch verheiratet, haben ihre Familien. Aber ihr habt alle Kontakt miteinander. Wir haben Kontakt, aber es ist so, ich kann doch nicht zu den Kindern gehen und sagen, ich bin jetzt da, ich bin allein zu Hause, kümmert euch um mich oder so. Das will ich ja nicht. Mhm. Aber wenn ich anrufe und ich brauche irgendetwas oder ich war letztes Jahr im Krankenhaus und Susi, lass mich mal fragen, weil unsere Zeit ein bisschen weg kann. Ich muss dich dringend noch was fragen. Hast du denn das Gefühl, trotz dieser vielen Menschen, die da sind, doch auch noch etwas einsam zu sein und alleine? Ja, ganz arg. Ich bin sehr, sehr viel allein. Mhm. Da müssten wir auch was machen. Da muss was geschehen. Ich glaube, dass man dann auch nur es schaffen kann, etwas Abstand zu gewinnen, wenn man sich unter Leute begibt. Ja, ich war ja nach der OP bin ich ja zur Kur geschickt worden und da musste ich zu so einer Psychologin und die hat halt gemeint, ich sei depressiv. Ja, wenn sie das sagt, kann das ja sogar sein, dass du dir vielleicht auch ärztliche Hilfe suchen solltest, vielleicht sogar eine therapeutische Hilfe. Also ich würde an deiner Stelle jetzt, ich meine, du hast ja schon den ersten Schritt unternommen, hast dich hier gemeldet. Ja, da habe ich aber ganz schön lange gebraucht. Aber siehst du, das geht doch wunderbar. Ja. Ich finde, es muss jetzt viel mehr passieren. Also eine psychologische Hilfe, vielleicht auch mit einer entsprechenden Medikamentierung, das ist ja gar nicht schlimm, wenn das gut bedacht ist, könnte dir durchaus helfen. Und dazu wäre vielleicht etwas, ich weiß nicht, wohnst du auf dem Land oder in einer Stadt? Auf dem Land. Auf dem Land. In der Nähe einer Stadt? Ja. Bist du mobil? Hast du ein Auto? Ja. Ja, gut. Käme vielleicht auch so etwas, das rate ich oft hier, weil ich das eigentlich eine gute Einrichtung finde, so Trauer-Selbsthilfegruppen wären für dich sicher eine hervorragende Möglichkeit, Kontakt zu finden unter Menschen, die etwas Gleiches erlebt haben. Nach so langer Zeit? Nach so langer Zeit, absolut, natürlich, ja. Du bist nicht die Einzige, der es so geht. Das wären so die beiden Schienen. Einmal die professionelle Hilfe, über die wir dich jetzt gleich noch beraten werden im Hintergrund. Und das andere, das könntest du ja eigeninitiativ machen, aber da geben wir dir auch noch ein paar Sachen an die Hand und das kannst du für dich dann ja entscheiden. Liebe Susi, jetzt ist die Sendung rum, aber wir werden dich sofort gleich wieder, nicht sofort, aber in ein paar Minuten anrufen. Du musst nur auflegen und dann gibt es einen Anruf von der Sabine. Jürgen, ich danke dir und vielen, vielen Dank für eure Sendung. Sehr gerne. Alles Liebe, alles Gute, Susi. Tschüss. In der Technik Henrik Hage und morgen heißt unser Thema verboten. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis